9 vor 8, jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Jan-Philipp Repp. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Ein Autofahrer flüchtet im Main-Kinzig-Kreis vor einer Polizeikontrolle und kommt dabei ums Leben. Jetzt ist auch der Grund für seine Flucht gestern Abend klar. Der 39-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht. FFH-Reporterin Marlina Hohmann. Eine normale Streife will den BMW-Fahrer in Niederdorf-Felden kontrollieren, weil er nicht angeschnallt ist, so die Polizei. Der ignoriert das aber und drückt Richtung Maintal auf die Tube. Die Polizei verfolgt ihn. Dabei überholt der Fahrer mehrere Autos, überfährt auch eine rote Ampel. Dann verliert er die Kontrolle über den Wagen und kracht in eine Leitplanke. Der Mann selbst wird eingeklemmt und stirbt. Mit im Wagen ein 19-jähriger Beifahrer und zwei Frauen. Sie werden teils schwer verletzt. Marlina Hohmann, Maintal. Festnahme nach dem tödlichen Balkoneinsturz am Ballermann. Die Polizei hat den Betreiber des Restaurants jetzt verhaftet. Laut den spanischen Behörden wird ihm fahrlässige Tötung und schwere Körperverletzung vorgeworfen. FFH-Reporterin Julia Macher. Dem Geschäftsmann aus Österreich wird zur Last gelegt, das Flachdach des Medusa Beach Club in Playa de Palma ohne Lizenz als Chill-Out-Terrasse genutzt zu haben. Wegen Baumängeln war das Betreten eigentlich verboten. Als das Dach im Mai wegen Überlastung einbrach, befanden sich 21 feiernde Menschen auf der Terrasse. Die mallorquinischen Behörden wussten seit Jahren von der Nutzung des Dachs als Terrasse, schritten aber nicht ein. Man habe einfach nicht genügend Personal, um alle Gastrobetriebe kontrollieren zu können, hieß es nach dem Unglück aus dem Rathaus. Grausiger Fund bei Ronshausen im Kreis Hersfeld-Rotenburg in Osthessen. Hier ist eine skelettierte Leiche entdeckt worden. Die Hintergründe sind laut der Staatsanwaltschaft Fulda noch vollkommen unklar. Eine Obduktion soll jetzt Todesursache, die Liegezeit und die Identität der Leiche klären. Es wird ein Wettlauf mit der Zeit für die deutsche Nationalmannschaft. Am Samstag steigt das Achtelfinale gegen Dänemark. Abwehrchef Rüdiger ist nach seiner Oberschenkelzerrung aber immer noch nicht wieder richtig fit. DFB-Direktor Rudi Völler sagte bei einer Pressekonferenz am Mittag, man checke seinen Zustand von Tag zu Tag. Insgesamt sieht Völler aber gute Chancen aufs Weiterkommen. Es ist eine sehr körperbetonte, robuste Mannschaft. Tun sich teilweise ein bisschen schwer, selbst dann Tore zu erzielen, aber natürlich immer gefährlich. Aber nichtsdestotrotz, den Optimismus und vor allem auch dieses Selbstvertrauen, das haben wir uns auch redlich verdient nach den 3 Vorrundenspielen. Also diese Zuversicht, dass wir in die nächste Runde einfliegen wollen, die haben wir auf jeden Fall. Und noch der Blick auf die letzten beiden Spiele aus der Gruppe E. Die sind gerade zu Ende gegangen. Slowakei und Rumänien trennen sich unentschieden 1:1. Und auch im Spiel Ukraine gegen Belgien gab es ein Unentschieden, torlos 0:0. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Liebe Autofahrer in Mittelhessen, da kann es jetzt gerade gebietsweise zu starken Unwettern kommen. Bitte fahren Sie besonders vorsichtig. Ansonsten A45 Hanau-Gießen zwischen Altenstadt und Florstadt, Bergungsarbeiten nach dem Unfall auf der linken Spur. Und die A60 Mainz-Bingen zwischen Mainz-Laubenheim und Kreuz-Mainz-Süd, da gab es einen Unfall auf der linken Spur, da bitte besonders vorsichtig fahren. Dann die B54 im Stadtgebiet Wiesbaden, Vollsperrung des ersten Rings zwischen Mainzer Straße und Bahnhofstraße in beiden Richtungen. Hier ist ja die Fahrbahn nach einem Wasserrohrbruch unterspült. Bitte fahren Sie stadteinwärts auf der A66 weiter nach Wiesbaden-Biebrich und dann über die Biebricher Allee. Stadtauswärts fahren Sie am besten über die Schiersteiner Straße und die A643 zur A66. Der Odenwaldkreis hat eine Vollsperrung und zwar zwischen Raubach und Unterfinkenbach wegen umgestürzter Bäume in beiden Richtungen. Umfahren Sie das Gebiet weiträumig und dann bittet die Polizei in Marburg noch um Ihre Mithilfe. Seit heute Nachmittag, da wird die 80-jährige Frau Meifert vermisst. Die Vermisste war mit einer Reisegruppe in der Marburger Innenstadt unterwegs und zuletzt gesehen wurde sie in einem Eiscafé in der Barfüßerstraße. Die Vermisste ist 1,70 groß, hat dunkle Haare, trägt eine schwarze Hose und ein grau-weißes Oberteil. Frau Meifert ist nicht in der Lage, sich zu orientieren. Also wenn Sie Hinweise haben, dann bitte an die Polizei in Marburg oder auch an jede andere Leitdienststelle oder wie die heißen. FFH, das Wetter. Heute Abend gibt's Schauer und Gewitter im Südosten, ja vor allem und anscheinend auch in Mittelhessen. Nachts beruhigt es sich aber auch wieder und die Temperaturen fallen auf bis zu 14 Grad. Morgen steigt's wieder auf schwülwarme 31 Grad und später kommen dann wieder Gewitter an den Start.